Ja, diese Geschichte ereignete sich genau 2 Stunden vor der Bescherung am Heiligen Abend. Der Pumuckl hüpfte schon seit einer halben Stunde ungeduldig vor der geheimnisvoll verschlossenen Wohnzimmertüre herum, aber völlig vergeblich. Es gab nicht die kleinste Ritze, durch die er etwas erspähen konnte. Meister Eder dagegen nahm sich so richtig Zeit. Es war alles vorbereitet. Rechtzeitig waren alle Päckchen verschickt und alle Geschenke verteilt worden. Für seine Kunden, natürlich nur für seine alten, guten Kunden, hatte er sich diesmal große Mühe gegeben und sehr hübsche kleine Schmuckkassetten gemacht und sie mit guten Wünschen zum Fest verschickt. Eine dieser Schmuckkassetten aber behielt er zurück, für den Fall, dass in letzter Minute noch jemand käme, dem er ein Geschenk machen müsste. Dann rief er den Pumuckl herein. Pumuckl! Ja, komm, geh da rein, Kisch. Darin ist sehr viel gemütlicher als draußen auf dem Gang. Ja, aber ich muss aber doch das Weihnachtszimmer bewachen. Das ist eine große Arbeit, ist das. Ja, vor wem willst du das denn bewachen? Ja, vor allen Leuten, die da frech hineinschauen wollen. Ja, aber es ist doch außer dir gar keiner da, der hineinschauen will. Ja, dann muss ich eben das Weihnachtszimmer vor mir persönlich bewachen. Ja, da kannst beruhigt sein, das ist gar nichts. Ich hab nämlich das Schlüsselloch von innen zupappt. Das ist die beste Wach, die es gibt, gell? Kannst du mir nicht wenigstens ein bisschen, also ich meine, so ein ganz kleines bisschen was sagen von dem, was in dem Zimmer drin ist? Nein, das kann ich nicht. Kannst du nicht? Aber da schau her, da gibt's was zum Sehen. Der Braten kommt jetzt ins Rohr. Das erste Mal, dass es Rohr von dem elektrischen Eckblitz. So, ein feierlicher Moment ist es. Oh, meine Klabauterahnen haben an Weihnachten immer ein großes, großes Feuer gemacht. Und an dem großen, großen Feuer sind dann alle kleinen, kleinen Klabautermänner gesessen. Mhm, ganz ja, brav. Das wäre schön, wenn wir auch an einem Feuer sitzen könnten. Nicht na, wahr? Na, danke schön. Wieso? So ist es bequemer. Aber wir zünden später die Adventskerzen da an. Das ist auch ein Feier. Ja, und warum zünden wir es nicht gleich an? Ja, weil wir noch was zu tun haben. Ja, wir haben ja noch die Türe aufzusperren vom Wohnzimmer oder ja, wenigstens das zugepappte Schlüsselloch müssen wir wieder aufpappen. Na, das machen wir erst in 2 Stunden, gell? Aber für jetzt habe ich für uns noch eine schöne Beschäftigung aufgekommen. Da wird uns die Zeit bis zur Bescherung um 6 Uhr ganz schnell vergehen. Und dann zeig doch mal deine aufgehobene Beschäftigung. Schau, was mir da noch übrig geblieben ist. Du hast ja noch so einen schönen, schönen Holzkasten. Mhm. Ist der jetzt zum Sachen reintun für den Pumuckl? Ja. Die eine Kassette habe ich zurückgehalten für den Fall, dass plötzlich noch wer daherkommt, dem ich was schenken muss. Aber jetzt kommt niemand mehr. Und weil du so gern so eine gehabt hättest, kriegst du die jetzt. Und da tun wir jetzt lauter Pumuckl-Sachen rein, ja? Ja. Da hast du uns aber eine sehr schöne Aufhebebeschäftigung aufgehoben. Ja, ich hab's doch gesagt. Aber für dich machen wir vorher nur ein paar Fächer mehr, ne? Und ich hole jetzt gleich Sachen zum Reintun. Ein bisschen Hobelspäne und ein Stück Schokolade und vielleicht aus dem Weihnachtszimmer auch eine ganz, ganz kleine, also eine ganz kleine, eine ganz kleine Christbaumkugel. Nein, ich hätte schon gehen. Die Christbaumkugeln bleiben im Christkindlzimmer. Wer kommt denn jetzt noch? Mach lieber nicht auf. Vielleicht kommt jemand, der das Kästchen haben will. Na, das habe ich dir jetzt schon geschenkt. Ja, passt ja prima. Ja, ich komm schon. Mein Gott, da pressiert's aber heute noch hin. So. Ja, der Schorsch. Servus, Franz. Ja, dass du noch unterwegs bist, ja, komm noch rein. Ja, danke schön. So, jetzt. Weißt, ich hab gar nicht viel Zeit, Franz. Ich muss gleich weiter. Es ist nur, weil meine Frau gemeint hat, dass du ganz bestimmt allein bist und da wollte ich dir der Flaschel rein vorbeibringen. Zur Hebung der Stimmung sozusagen. Na, das hättest du wirklich nicht braucht. Und dies da? Das gehört auch zur Hebung der Stimmung. Was nun was? Ja, dies ist aber schön. Ein schmiedeiserner Kerzenhalter Mit einer so schönen Kerze. Das haben wir heute in der Werkstatt als Weihnachtsauftrag gehabt. Ist ein Entwurf von mir. Und da habe ich ein paar mehr gemacht für meine besten Kunden und meine Freunde. Ja, ich habe diesmal auch was gemacht für Kunden. Aber ich glaube, da kann ich nicht konkurrieren. Die Schmuckkassetten da... Die? Ja. Du, die gefällt mir aber ganz gut. So. Ja, du, meine Frau ist narrisch auf sowas. Ha, die hätte einen Schreiner heiraten sollen, aber nicht einen Kunstschmied für mich. So, dann meinst du, dass deiner Frau gefällt? Ja. Ja, bloß, ich bin leider nicht mehr ganz fertig. Na ja, das macht nichts. Meine Frau nimmt sie so auch. Nein, was halberts mag ich nicht hergeben. Weißt was, ich bring's morgen vorbei. Ein bisschen beizt gehört's nämlich auch noch. Ja. Sag's deiner Frau einen schönen Gruß und ich mach's besonders schön für sie. Recht, werde ich ausrichten. Ja, legst du halt heute Abend einen Gutschein hin. Soll ich einen schreiben? Nein, Franz, das wird ein bisschen lang aufreißt. Ich muss weiter, sei mir nicht böse. Ja, dann schusch, dann danke dir nochmal recht schön, gell. Hast mir wirklich einen Gruß, die Freude gemacht. Und entschuldige schon die Verspätung mit meinem Kind. Noch was. Gell? Bis übermorgen. Feier jetzt recht schön, gell. Ja. Ich bin neidig fast um die Ruhe. Die du am Heiligen Abend hast. Na ja, bei uns ist alles so ein Betrieb. Ja, wenn man so gewohnt ist, gell? Trotzdem frohe Weihnachten, Schorsch, und viele Grüße an deine Frau. Dankeschön. Ja, und auch an deinen Bruder, gell? Und auf Wiederschauen. Ja, auf Wiederschauen, Schorsch. Auf Wiederschauen. So was blöds. War man's doch schon so, als wäre nur irgendwer zum Beschenken da gewesen. Komm, Muckel, wo bist denn? Hier, unterm Tisch. Aber du sollst mich nicht fragen, wo ich bin, sondern wie ich bin. Wie bist du, Pumuckl? Empört bin ich. Sehr, sehr, sehr empört. Wenn nicht Weihnachten wäre, wo man sehr friedlich sein soll, dann wäre ich nicht nur empört, sondern dann wäre ich wütend. Und zwar so wütend, dass die Schachtelschatulle und der Kerzenhalter und die Kerze und die Weinflasche unter den Tisch geflogen wären. Jawohl. Und jetzt darfst du mich fragen, warum ich unter dem Tisch sitze. Also, warum sitzt du dann jetzt unterm Tisch? Damit ich nicht in Versuchung komme, doch noch was unter den Tisch fliegen zu lassen. Mein Pumuckl, ja, wer so an die denkt bei dem Gespräch. Aber was will ich denn machen? Ist ja zu blöd, dass ich ausgerechnet den Schorsch vergessen hab, der mir jetzt ja was schenkt. Ich war richtig in Verlegenheit. So, und in was ich bin, das ist dir egal. Ich bin in Traurigkeit und in Enttäuschlichkeit. Aber Pumuckl, ja, das ist doch gar nicht notwendig. Du kriegst das Kasterl und punktum. Ich mach morgen schnell ein neues. Er wird Zeit bis übermorgen. Komm, wir müssen jetzt weitermachen. Also gut, ich will dir nochmal helfen. Aber diesmal hast du geschwindelt. Du hast so getan, als hättest du das Kästchen für die Frau gemacht. Ja, mei, manchmal bleibt halt nichts anderes übrig. So, du darfst sogar an Weihnachten schwindeln. Dann darf ich's auch. Ich stelle jetzt gleich die Uhr auf 6. Jawohl, und dann sperren wir das Zimmer auf. Jetzt gleich. Na, Pumuckl, na, das tun wir nicht. Aber der Adventskerzel zünden wir jetzt gleich an. Ich schau nur noch nach dem Braten. Ja, da ist ja noch alles kalt drin. Der Braten ist ja genauso drin, wie ich nicht steht hab. Pumuckl, hast du da wo gedreht? Ich hab überhaupt und kein bisschen irgendwo gedreht. Nicht mal mich selbst hab ich gedreht. Es ist ja noch alles so eingestellt, wie ich es eingestellt hab. Kannst du den Sicherung ausgehört haben? Da muss ich gleich nachschauen. Ja, aber es ist doch gar niemand da, der eine Sicherung hinaushauen kann. Und wenn, dann... Oh. Das ist aber ungemütlich. Also, sehen tut man an der Sicherung nichts. Lass mir mal schauen, ob wenigstens oben die Platten warm werden. Du, und wenn nicht, weißt du was, dann machen wir vielleicht doch ein großes Weihnachtsfeuer. Also nicht hier, aber vielleicht im Hof. Hey. Und du bist dann auch ein Klabauter. Die Platten werden auch nicht warm. Ja, kreiz, Birnbaum, Hohlstaden, wir können nicht das Fleisch roh essen. Nein, essen wir lieber Wurst und Weihnachtsplätzchen und Schokolade und Nüsse. Ja, mit einem Kaffee können wir uns kochen. Mandeln. Überhaupt nichts Warmes. Die ganzen Feiertage nichts Warmes. So eine Bescherung. Wo doch die Bescherung eigentlich erst um 6 Uhr sein soll. Das ist eine Frechheit von dem Herd. Also jetzt gibt's nur noch eins. Ich rufe meinen Freund Hans an. Schließlich ist er Elektriker. Obwohl es ja eine Zumutung ist am Heiligen Abend, wenn er jetzt noch was reparieren soll. Ja, und was ist mit meiner schönen Schatulle? Und wann zündest du die Adventskerzen an? Und wann tun wir in die schöne Schatulle was rein? Ja, gleich, Pumuckl. Das mit dem Herd ist doch jetzt wichtiger. Geh, lass mal schnell telefonieren. Ah, immer, immer ist alles andere wichtiger als der Pumuckl. Also, wie war gleich die Nummer? 3, 7, 2, 8. Steingruber hier? Entschuldigen Sie die Störung, hier ist Eder. Ja, grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Sie, mein Elektroherr geht nicht. Ist der Hans da? Nein, der ist nicht da. Aber der müsste jeden Augenblick bei Ihnen sein. Ja, das trifft sich ja gut. Aber Werkzeug wird er keins dabei haben, gell? Nein, er hat bloß ein kleines Backel für Sie dabei. Aber wozu denn das? Mei, Sie haben uns heuer einen solchen Gefallen getan. Und da lassen Sie uns wahrscheinlich auch. Und da haben wir uns halt gedacht, nicht wahr? Wir machen ja natürlich Freude. Also, da bedanke ich mich halt vielmals, Frau Steingruber. Nicht der Rede wert. Ich wünsche Ihnen recht frohe Weihnachten. Ja, Ihnen auch. Verbringen Sie Feiertag gut. Dankeschön, Herr Eder. Also dann, auf Wiedersehen. Alles Gute, auf Wiedersehen. Vielleicht sieht der Hans gleich, was mit dem Herd los ist. So ein Klump. Aber dass er jetzt mir auch noch ein Geschenk bringt, das ist mir gar nicht recht. Geschenke sind aber doch immer recht. Jeden Tag ein Geschenklein ist mir jeden Tag Oberfeind. Ja. Das reimt sich wieder. Ja, geh. Geh, aber da muss ich doch wieder was dagegen schenken. Und ich hab nix. Es sei denn, dass... Nein. Schau bitte nicht so meine Schatulle an. Die hast du mir geschenkt und das ist ein Vorweihnachtsabend-Beschäftigungsgeschenk. Und wir sind doch noch gar nicht zu Ende beschäftigt. Und du hast gesagt, ja, dass ja, die... Ja, Pumuckl, ich weiß schon, was ich gesagt habe. Es gehört ja dir. Ja. Aber wenn ich schon morgen eine für den Schorsch mache, dann kann ich morgen auch eine für dich machen. Und dann könnte man die jetzt meinem Freund Hans geben. Ist doch gleich, Pumuckl, ob du jetzt die hast oder eine andere. Ja, aber deinem Freund Hans kann es auch gleich sein, ob er die hat oder eine andere. Dann kriegt er eben die andere. Ja, aber wenn er doch jetzt heute schon vorbeikommt und wenn ich ihn doch um den Gefallen mit dem Herd bitten muss, Rechnung schickt er mir bestimmt keine. Und da wäre halt so ein persönliches Geschenk nett. Verstehst du mich denn nicht? Nein. Ich verstehe dich kein bisschen. Ich habe bloß verstanden, dass du gesagt hast, Pumuckl, du kriegst das Kästchen und damit Punktum. Ja. Genau so hast du es gesagt. Ja, Punktum, ich weiß schon. Punktum, hast du gesagt. Und wenn ich das nicht kriege, dann hast du heute nicht nur geschwindelt, sondern dann hast du auch noch dein Versprechen nicht gehalten. Und das ist nicht nur ein Kobolds, sondern sogar ein Menschengesetz, dass man das nicht darf. Und schon gar nicht an Weihnachten. Also, so. Du hast recht. Ja. Aber mit was könnte ich mit ihm sonst ein bisschen erkenntlich sein? Ja, schenk ihm doch einen Topf. Oh, oder einen Löffel. Davon haben wir doch genug. Oder ein bisschen Hobel. Späne. Na, du, ich weiß was. Ja. Ich schenk ihm den Kerzenleuchter vom Schorsch. Das packe ich schnell wieder ein. Das freut ihn ganz bestimmt. Das wird der Hans schon sehen. Ich verstecke die Schatulle trotzdem weg. Unter den Tisch? Nein, sieht man. Unter den Küchenschrank. Oh, die hat aber ein Gewicht. So. Ist schon unter dem Schrank ganz drunten. Das ist aber ganz schön kalt draußen. Ja, schau, dies ist der Herd, der nicht geht. Aha. Und dies ist Sicherung. Ach so, werden wir gleich mal schauen. Ich werde was sagen, die Sicherung ist in Ordnung, ja. Und der liegt's nicht, ja? Ja, da schau. Der Braten ist noch, wie ich nicht gestellt habe. Ich hab nichts zum Essen. Dann ist ja gerade gut, dass ich dir das Backel mitgebracht habe. Ja. Du, da sind selber gemachte Lebkuchen drin. Naja, vom Verhungern hätte ich mich schon schützen, aber ein bisschen ein Fleisch an die Feiertag wäre mir schon auch ganz recht, gell? Du, ich danke dir recht schön. Das werden wir gleich haben mit den Herd. Sag mal, hast du einen Schraubenzieher? Ja, frag ich. Ich glaube, da müssen wir die Platten da unten wegschrauben. Da ist sicher bloß ein kleiner Kontakt rausgerutscht. Ja, da. Aha, so. Du, warte, ich leg was unter. Nicht, dass du mit dem guten Anzug auf den Boden nehmen musst. Okay, das macht doch nichts. So, da. Warte, man ist nicht mehr der Jüngste, gell? Also gib mir her den Schraubenzieher. Ja, ah, ja, da ist er. Komm, da hast du. Du, übrigens, da liegt was unter deinem Schrank. So? Entschuldige schon, aber die sehe gerade, weil ich so da knie. Unterm Schrank? Da, schau das. Du, das ist aber eine nette Schatulle. Hast du die gemacht? Ja, so. Du, bevor die Frau wegschmeißt, du schimpfst was, hä? Nein, die wollte ich nicht wegschmeißen. Weißt, meine Frau, die verlegt dauernd so kleines Zeug, das sie dann immer sucht. Und so eine kleine Schatulle, das wäre gerade noch eine gute Idee für Weihnachten. Du kannst ja nur mal eine machen. Gibt mir mit, ich zahle das ja. Du, das geht nicht, weil dich schon jemand kehrt. Und außerdem habe ich natürlich schon anders geschenkt für dich hergekriegt. Das da. Da ist ein schmiedeiserner Kerzenleuchter drin. Ja. Ich glaube, der freut deine Frau viel mehr, als wir die Schatullen. Ja, freilich, sicher freut sie es auch. Aber weißt du was? Schenk demjenigen, dem die Schatullen gehört, den Kerzenleuchter und gib mir die Schatullen. Sei mir nicht best, Franz, dass ich da ganz ehrlich bin, gell? Nein, vom Besser ist gar kein Red, aber es geht nicht. Was hast du denn jetzt? Brauchst du nicht auch noch rot werden? Riech mir dein Herd und reden wir nicht mehr davon. Na, was hast du denn jetzt? Na ja, weil es wahr ist. Du, Hans, ich mach dir einen Vorschlag. Hm? Ich mach dir extra so eine Schatullen. An die Feiertag habe ich für sowas Zeit. Bis übermorgen hast du es. Nein, das braucht's auch wieder nicht. Extra die Arbeit machen. Ja, extra. Du, da schau her. Nicht. Ja, da ist ja der Fehler. Hab ich mir's. Du denkst, dass bloß eine Kleinigkeit ist. Ja, da schau her, der Kontakt da ist rausgerutscht. Das haben wir gleich. Mei, du, da bin ich da aber dankbar. Ja, da wird ja der Braten ja noch rechtzeitig fertig. Ja, ist da was wert, wenn mein Elektriker ist. Sag einmal. Für wen ist denn das schon drin? Weil du vorhin gar so rot geworden bist. Das Geschenk ist für... Franz, lieg mich nicht noch. Schau, schon wieder wer da rot. Nein, nicht deswegen, sondern weil ich dir nicht sagen kann, für wen es ist. Naja, ist auch nicht so wichtig. Es wird schon jemand da sein, der dir viel bedeutet, nicht wahr? Du, aber ich muss jetzt gehen. Es ist nichts von dem, was du vielleicht denkst. Ich versprich dir, dass du ganz die gleiche kriegst. Ja, Franz, das war doch bloß ein Spaß. Also, Franz, verbring Weihnachten gut, gell? Ja, ich danke dir nochmal recht schön. Und sag deiner Frau auch meinen Dank für die Lebkuchen. Ich weiß auch nicht. Also, ja. Servus, Franz. Ja, servus, Hans, servus. Halt! Ja? Halt, du! Vergiss dein Kerzenständer nicht. Ach so. Ja, also, danke schön, Franz, gell? Ja. Servus und frohe Weihnachten. Ja, danke schön. Fertig. Wiederschauen. Also, Pumuckl, diesmal kannst du mir nichts vorwerfen. Das jetzt gar nicht unter den Schrank Näschchen brauchen. Ich werfe dir ja gar nichts vor. Ich werfe nicht mal was hinunter. Mhm. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dir. Ja, also. So, Dalle. Und jetzt fängt auch schon der Bratensbrutzeln an. Ja. Und die Adventskerzen, die Adventskerzen, die brutzeln gar nicht. Nein, die zimmt man jetzt auch an. Schau. Ja, eine Kerze und noch eine Kerze und noch eine. Ah, ui, und jetzt brennen wir alle vier. Also Kerzengeruch mögen alle Kobolde auf der ganzen Welt. Ja, aber nicht nur die Kobolde. Und jetzt soll uns nichts mehr stören. Dann machen wir noch das kleine Fach fertig. Nur noch das Hölzerl neipappen. Oh, das ist aber weihnachtsgemütlich jetzt. Lebkuchen probieren, Kerzen brennen, braten. Ja. Oh, da muss man ja fast beinahe ein Gedicht machen. Ja? Ja, der Lebkuchen im Mund, die Kerzen so rund, der Braten gesund, das ist ein Grund zum Freuen sich und zum Singen eine Stunde. Ja. Und das ist ein besonders schönes, also ein besonders schönes Liedergedicht, war das. Wir machen nicht auf. Nein, nicht aufmachen. Ja, man sieht doch von draußen, dass da Licht brennt. Da ist ganz bestimmt jemand draußen, der meine Schatulle haben will. Ach, wo? Es will doch nicht jeder so eine Schatulle haben. Doch. Ich habe so eine Ahnung in... Weißt du was? Ich stell die jetzt gleich ins Weihnachtszimmer, da kann es keiner sehen. Und da herin, hast du schon gesehen, da findet man es sogar unterm Schrank. Ja, da tu es ins Weihnachtszimmer, aber ganz schnell. Wenn sie weg ist, dann kann sie keiner haben wollen. Und wenn sie weg ist, ja, dann... Ja, ich komm gleich. Aber geht, du schaust nicht hin, wenn ich das Weihnachtszimmer schnell aufsperre. Nein, ich schaue nicht ja, hin. Ja, na, halt bloß das so. Ein, also ich ja, habe beide Augen ja, zu. Ja, geh ein bisschen weg da so. Ja, so ist gut. Ja. So. Schnell wieder zugesperrt. Bitte schön, einen Moment noch Geduld. Ich komm gleich an die Tür. So, Dalli. Entschuldige Sie bitte die Störung, Herr Eder. Ja, Pärchen, Herr Preiselkofer. Ja, Sie sind wieder auch gleich wieder los. Wir sind ja heute alle knapp am Zeitstück. Ja, Herr Preiselkofer. Ja, das ist aber nett, ja, dann kommen Sie da ganz rein, ne? Ja, gern. Nur ganz kurz, gell? Ja. Ach, wie hübsch. Die Adventskerzen. Ja. Ja, also, Herr Eder, erstens wollte ich mich von Herzen bedanken. Ja, bitteschön, jetzt sitzen Sie ja doch ein bisschen her. Ja, gern. So also, Herr Eder, ja, natürlich, danke schön. Ja, Herr Eder, das war ja eine Überraschung, wie das Paket da kam und so ein wunderschönes Holzkästchen von Ihnen drin war. Naja, Sie waren heuer auch mein bester Kunde. Ach. Da muss ich ja doch ein bisschen Freude machen, nicht? Ja, das ist nett und das ist Ihnen auch wirklich geglückt. Ja. Also, so sehr, dass ich mich mit diesem Weinkiste da revanchieren möchte. Aber ging das zu? Das hätt's wirklich nicht braucht. Doch. Vielen herzlichen Dank. Da krieg ich einen Rausch, wenn ich so viel trinke. Herr Eder, ich bitte Sie. Ja, Herr Eder, aber jetzt hätte ich noch ein Anliegen. Ja. Also, das Kästchen, gell, das ist so hübsch, dass es heute fast eine Familientragödie gegeben aber hätte. Aber gehen Sie jetzt auf. Ja, stellen Sie sich vor, meine Frau hat also das Kästchen auf ihren Toilettentisch gestellt. Und meine Tochter kommt rein und behauptet doch glatt, ich hätte ihr das Kästchen geschenkt. Ja, das Weitere können Sie sich ja denken. Ja, und jetzt bin ich schnell hergefahren, um sozusagen den Familienfrieden zu retten. So. Ja. Haben Sie noch so eins, Herr Eder? Also, um die Wahrheit zu sagen, ich habe eins, aber es ist schon vergeben. Sie haben es aber noch hier. Ja, schon, aber es ist schon versprochen. Sie, Herr Eder, meinen Sie nicht, dass ich mit demjenigen reden könnte? Vielleicht könnte ich ihm was anderes bieten. Um wen handelt es sich denn? Ist es ein Herr oder eine Dame? Eigentlich weder noch. Ein Kind also. Ach, hören Sie, Herr Eder, was will ein Kind schon mit einer Schatulle? Ja, sonst ist nicht. Ach, hören Sie, dem ist doch mit einem Teddybären viel mehr gedient. Herr Eder, wir haben von unserer Tochter noch den halben Keller voll Spielzeug. Puppen, ein Baukasten, Kasperlefiguren, ein Puppenwagen, sogar ein Dreirad ist noch da. Also wir sind froh, wenn wir ein Kind finden, dem wir was davon schenken können. Ja. Es könnte natürlich schon sein, dass er an sowas auch erfreut hätte. Er, ein Bub also? Da ist doch das Dreirad geradezu ideal. Na, dafür ist er zu klein. Zu klein? Da wären doch Bilderbücher recht. Ich sage Ihnen, wir haben einen ganzen Stoß wunderschöner Bilderbücher. Ja, also, zumindest müsste ich ihn erst fragen. Ach was, Herr Eder, so kleine Kinder erst fragen. Sie sagst es nicht. Also, gäbe Sie mir das Kästchen mit und ich lasse Ihnen durch unsere Hausmeisterin eine ganze Schachtel voll Spielzeug herbringen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht doch mehr Freude mit Spielzeug hätte. Na sehen Sie, das ist doch wunderbar. Also da habe ich nur noch die Bitte, dass Sie mir die Schatulle gleich mitgeben. Ja, ich habe nämlich für meine Frau noch was zum Reintun. Eine Brosche, schauen Sie, ist die nicht schön? Ja, wunderbar. Ja, ganz wunderbar. Ja. Plus, ich weiß halt gar nicht, ob ich nicht was Fürchterliches anstelle. Warten Sie einen Moment. Ich hol's einmal und wenn mich bis zum Christkindlzimmer nichts zwickt, dann kriegen Sie es. Sie machen es aber spannend. Nein, das ist ganz ernst. Also bis jetzt hat mich noch nichts zwickt. Immer noch nicht. Also Sie kriegen's. Das ist gut. Jetzt sperre das Christkindlzimmer auf, gell? Jetzt wird nicht geschaut, sondern schön in der Küche blieben. Nein, ich rühre mich nicht vom Stuhl, Herr Eder. Ich verspreche's. Ich sitz hier bei den brennenden Kerzen und komm mir vor wie ein kleiner Bub. Also, da haben Sie das Kasterl. Es sind zwei Fächer mehr drin für kleine Sachen. Au! Was haben Sie denn, Herr Eder? Er zwickt hat er. Habe ich mich. Zu spät. Es war abgemacht bis zur Tür vom Christkindlzimmer. Also, in einer Stunde sind die Spielsachen da, wenn Sie einverstanden sind. Ja, ich richte sofort zusammen. Ja, und jetzt pressiert's, Herr Eder. Also, auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Ja, bitteschön. Grüßen Sie Frau recht schön, Herr Preiselkofer. Ja, und schöne Feiertag. Ja, danke schön. Gleichfalls, Herr Eder, gleichfalls. Ja, Wiederschauen. Also, Pumuckl, ich hab nicht gewusst, was ich tun sollte. Wenn schon, dann hättest du mich gleich zwicken sollen. Ja, wenn ich's doch auch nicht gewusst habe. Spielsachen sind doch sehr schöne Sachen, nicht wahr? Ja, eben. Ne? Weil ich die gerne haben möchte, habe ich nicht gezwickt. Aber dann wollte ich die schöne Holzschatulle auch wieder haben und dann habe ich dich gezwickt. Das ist eine sehr verzwickte Geschichte, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Ja, jetzt den Heid, geh nicht mehr auf mit der Klingelei. Ha, jetzt kann keiner mehr eine Schatulle haben. Weil keine mehr da ist. Jetzt kann uns nur noch jemand eine bringen. Ja, das glaube ich nicht, Pumuckl. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, trag den Post heute noch aus. Wir von der Post sind bis zum letzten Augenblick unterwegs, Herr Eder. Ich habe hier ein Päckchen, das ist unzustellbar. Adressat unbekannt verzogen. Ja, sowas. Der Herr Kirschner. Die wird doch nicht doch noch zu seiner Tochter nach Schweden gezogen sein. Dankeschön. Tut mir leid, dass ich Ihnen nichts anderes mehr bringen kann. Schöne Weihnachten, Herr Eder. Dankeschön, gleichfalls. Pumuckl, jetzt schlagt's 13. Rat einmal, was da drin ist. Da drin ist ein, lass mich mal riechen. Ja, riech einmal. Das riecht nicht. Das eine Nicht-Rieche-Sache ist da drin. Mhm. Mach mal still auf. Na, das darfst du selber aufmachen. Noch vor der Bescherung. Gleich jetzt. Ja, gleich, ja. Hui, ist da vielleicht eine Schatulle vielleicht? Genau. Der, dem es gehört hat, den hat die Post nicht gefunden. Dann wollen wir ihn auch nicht suchen. Bisschen suchen wir ihn. Denn jetzt haben wir eine schöne Vorweihnachtsabend-Bescherungsbeschäftigung wieder ganz von vorne. Ich brauche auf der Stelle ein Stück Lebkuchen. Nein, ich brauche zwei. Eines in den Mund und eines in meine Schlanulle. Schatulle. Oh, aber verdirb den Appetit nicht, gell? Nein. Schau, wie der Braten schön braucht. Oh, ich schauge mit meinem Auge und ich rieche, dass ich bald was kriege. Sehr bald nämlich. Guck mal, schau mal, der Zeiger. Schau mal, was der Zeiger gemacht hat. Ja, was hat der Zeiger denn gemacht? Er hat einen Sprung gemacht, einen richtigen Sprung von vorhin bis jetzt schon da. Ja, tatsächlich. Eine ganze halbe Stunde ist jetzt schon wieder vorbei. Ja. Nicht nur für den Pumuckl, auch für euch ist inzwischen fast eine halbe Stunde vergangen. Vielleicht habt ihr auch auf etwas gewartet, dem ihr nun eine halbe Stunde näher gekommen seid. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass diese Geschichte auch ohne das ein guter Zeitvertreib war. Vom Pumuckl und dem Meister Eder ist noch zu sagen, der Braten ist vorzüglich geraten und die beiden haben ein friedliches und schönes Fest gefeiert.